Fast jeder im Umfeld wird in der Brotherhood genommen. Mit Ausnahme der schwabbligen Kasachen Tucke John. Man fühlt sich da als Mutter, steht 5 Stunden lang bei Kälte vor dem Clubhaus, aber angebliche Brüder tragen Kutte. Johnny bläst für Rücken in der Drogenficker-Szene, doch sie springen aus dem Fenster raus, kommt mit Machete. Du bist mit Shotgun bedroht, Sado sound dich Cocksucker tot. Wenn ich will, dann hast du Osna-Verbot. Du machst ne Clubsache draus, dafür wird mit dem Schusswaffenlauf deine pummelige Mutter missbraucht. Die Straße ist wach, wer hat Osna auf die Karte gebracht? Du hast die Stadt zu ner Blamage gemacht. Verdrehte Realität, in der Regel geht jeder sein Weg. Doch du warst angepisst, Weber-WC. Mach keinen Harten, du Blamage. Dein Homie kriegt von Laubing ein paar Nasenbrecherhaken an der Pagenstecherstraße. Von McDonalds, weil er mutig seine Klappe aufreißt. Er wird frech und sie boxen den Bengel krankenhausreif. Die Zigos schlagen ihn behindert, diesen Typ. Anstatt Big Mac und McChicken gab's ein Kinnhaken-Menü.